Politische Rahmenbedingungen ändern. Die Politik muss den Rahmen setzen in diesem sozial-ökologischen Transformationsprozess. Auf globaler Ebene fehlt es nicht an ehrgeizigen Vorgaben. Zunächst ab 2010, formuliert in den Aichi-Zielen. Ende 2022 dann in den 23 Montreal-Zielen des Global Biodiversity Framework. Zumindest in der ersten Dekade bis 2020 war es nicht weit her mit der Umsetzung. Keines der Aichi-Ziele wurde in Gänze erreicht. Das gilt besonders für die Art und Weise, wie Land genutzt wird. Konkret, dass immer mehr natürliche Flächen wie Wälder und Savannen verloren gehen und für die intensive Landwirtschaft herhalten müssen. Mehr dazu in Kapitel 5. In Montreal verabschiedete die Staatengemeinschaft eine ehrgeizige Rahmenübereinkunft. Mehr dazu in Kapitel 7. Aber Papier ist bekanntlich geduldig, zumal jenes der Vereinten Nationen, wie wir aus der bald 80-jährigen Geschichte der Weltorganisation inzwischen wissen. Deshalb geht es jetzt darum, die Gipfelbeschlüsse in Gesetze, Verordnungen und Regeln auf regionaler und nationaler Ebene zu überführen, in nationale Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne, wie es im Abschlussdokument von Montreal heißt. Dafür braucht es Druck, auch aus der Öffentlichkeit. Deshalb ist der bereits beschriebene Bewusstseinswandel so wichtig. Am weitesten gediehen ist der Veränderungsprozess in der EU mit ihrem europäischen Green Deal und ihrer Biodiversitätsstrategie, nach der zum Beispiel Naturschutz verstärkt, Milliarden von Bäumen gepflanzt und tausende Kilometer Flüsse renaturiert werden sollen. Würde das alles Wirklichkeit, wäre wenigstens auf einem Kontinent viel gewonnen für die Sache der Biodiversität. Europa nähme damit auch eine wichtige Vorreiterrolle für die restliche Welt ein. Genau wie vor Jahren Länder wie Schweden, Norwegen oder Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangingen. Inzwischen haben sich mehr als 135 Länder dem Ziel verschrieben, ihre Emissionen in den nächsten Jahrzehnten netto auf Null zu bringen. Zu einem guten Teil durch die Umstellung auf regenerative Energien. Solche Dominoeffekte sind jetzt auch bei der Biodiversität nötig. Das wird allerdings nur mit der entsprechenden Finanzausstattung funktionieren. Das Finanzloch beträgt nach UN-Angaben 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Von dieser Summe ist die Welt nach allen Berechnungen noch sehr weit entfernt.